den Frühschoppen umkippen. Wir sind gekommen, um zu nerven. Wenn heute am 18. Mai mit dem Bürgerfrühschoppen an der Börse die gefühlte Narrenfreiheit der Kooperierten gefeiert wird, ist es für uns eben nicht der anscheinend harmlose Abklatsch des Cannstatter Wasens, sondern das Zuschaustellen der rechtsoffenen, sexistischen und patriarchalen Eliten Tübings, wobei sich Chauvinisten in jedweder Couleur zusammenrotten, Blasmusik und Bockwurstparty, Gründe en masse die Party an der Börse zu crashen. Die falsche Antwort auf die falschen Verhältnisse. Was sich bei den Seilschaften der Burschenschaften und Kooperierten zusammenfindet, ist die falsche Antwort auf die falschen Verhältnisse. Die falschen Verhältnisse, das ist der Kapitalismus, dessen Krisenhaftigkeit sich derzeit einmal mehr beweist, mit verheerenden Auswirkungen. Schlechtere Lebensbedingungen und alltägliche Not für viele, für einige sogar der Tod, wie in Griechenland oder vor Lampedusa. Dies geschieht insbesondere dann, wenn kein europäischer Pass im Gepäck steckt. Die Antworten der rechten Eliten lauten: noch höhere Zäune, noch intensivere Ausbeutung, noch mehr nationale Einschwörung, knallharter Wettbewerb, noch mehr Bullen, noch mehr Kleinfamilie, noch mehr Rassismus und noch mehr Gewalt. Applaus erhalten sie dafür von Menschen, die sich angesichts der Krise des Kapitalismus nicht für Solidarität, sondern für eine enthemmte, autoritär agierende Bürgerlichkeit entscheiden und so in eine bescheidene Nestwärme nationaler Zwangsgemeinschaft flüchten. In Zeiten verallgemeinerter Verunsicherung sehnen sie sich nach einer Übersichtlichkeit der Nationalstaaten, die es so nie gegeben hat. Dieser Wunsch entspricht dabei tatsächlich den falschen, schlecht eingerichteten Verhältnissen. Unter den Bedingungen einer weltweiten Konkurrenzordnung, die in der Krise auch Mitteleuropa verstärkt ihre Sporen spüren lässt, finden ArbeiterInnen und nationales Kapital besonders in den Exportsektoren als Schicksalsgemeinschaft zusammen. Die Überflüssigen und Ausgegrenzten können nur auf Integration in dieses Projekt hoffen. Und nicht selten bestehen sie daher besonders eindringlich auf Leistungswahn und Zugehörigkeitsbekundigungen. Nationalistisch sind daher nicht nur Stammtischparolen oder der Taumel beim Länderspiel bzw. das farbige Band und Studentenmütze der Burschis. Sie sind vielmehr nur besonders widerwärtige Zutaten eines umfassenden, sich je nach geschichtlicher Voraussetzung und Weltlage durchaus unterschiedlich artikulierenden nationalistischen Projekts. Zwar betreiben zu allen Zeiten alle nationalen Regierungen das Geschäft des Kapitals, aber unter den gegenwärtigen Bedingungen der weltweiten Krise sind erneut offener Rassismus und krasser Chauvinismus ein besonders wirksames Instrument. Die abstrakte Gesellschaft der Staatsbürger zur Leistungs- und Leidensgemeinschaft zusammenzuschweißen ist das Ziel. Mit ihnen wird ohne viel Aufhebens ausgewählt, wer mitspielen darf und auf welche Weise. Sie legitimieren nach außen die mörderische Abschottung, während sie nach innen gnadenlos disziplinieren. Mit dem falschen Versprechen einer nationalen Lösung, einer nationalen Alternative der globalen Krise, rückt überall in Europa der sogenannte Rechtspopulismus auch politisch vom Rand in die Mitte. In Frankreich sehen Umfragen den extrem rechten Front National als stärkste Kraft. In Österreich hat jüngst ein Drittel der Wählerinnen Slogans wie »Liebe deine Nächsten«, »Für mich sind das unsere Österreicher«, ihre Stimme gegeben. Selbst in Deutschland, wo die CDU bislang noch immer den rechten Rand zu integrieren wusste, konnte sich die Alternative für Deutschland erfolgreich positionieren, wenn sie auch den Sprung in den Bundestag knapp verfehlte. Für die jetzt anstehenden Europawahlen ist ein rechter Erdrutschsieg zu befürchten. Die Toten des Normalvollzugs. Wie immer ist das Problem hausgemacht. Die neue Stärke der Rechten in Europa ist auch ein Ergebnis der derzeitigen Krise und illustriert damit zugleich das Elend aller bürgerlichen Politik. Im Durchschlag der Krise in die Lebenswelten Deutschlands erschöpfte sich das magere neoliberale Heilsversprechen wahrnehmbar. Große Teile der etablierten Linken setzen daher erneut auf Sozialstaatsnostalgie und Regulationsillusionen. Auch wenn dieser Supranationalstaat an den eigenen demokratischen Idealen vorbei auf autoritäre Weise hätte errichtet werden müssen. Ein Hauch von Bismarck liegt in der Luft. Genau das Gegenteil ist eingetreten. Indem reichlich Geld in die Hand genommen wurde, konnten die Regierungen der exportstarken Länder, allen voran Deutschland, die eigene Wirtschaft mehr oder weniger rezessionsresistent machen. Zudem konnten sie als europäische Vormacht im Süden Europas einen brutalen Austeritätskurs forcieren und weiterhin forcieren. Dies kommt den nationalen Kapitalinteressen meist äußerst gelegen. In ihrem Appell an die Leistungsfähigkeit der eigenen Nation spricht Angela Merkel eine deutsche Wahrheit der nationalstaatlichen Verfasstheit des europäischen Kapitalismus deutlich aus. Der Euro ist Garant unseres nationalen Wohlstands. So beherrscht ein kruder Mix aus Ermächtigungsfantasien und Sachzwangargumentationen, aus Nationalismen und Europapatriotismus die öffentlichen Debatten. Er bildet das schiefe Hintergrundrauschen, vor dem ein populistischer Angriff von rechts europaweit auf über ein Fünftel aller Stimmen der Wahlberechtigten bei der Europawahl hoffen darf. Dass sich die Bewohnerinnen Europas als Individuen gar in ihrer Klassenzugehörigkeit begegnen und so vielleicht ein gemeinsames, grenzenüberschreitendes oder sogar antikapitalistisches Interesse entdecken, wird von diesen Projekten verunmöglicht. Weil die meisten Wählenden von der ideologisch aufgeheizten Stimmung beeinflusst werden, profitieren vor allem Parteien wie die Alternative für Deutschland von der Panikstimmung. Im Gegensatz zu den etablierten Parteien können sich rechte Kräfte authentisch als Bewahrer von Nation, Familie und Abendland inszenieren. Sie leben prächtig vom Geschäft mit der Angst vor der Krise und treiben das Projekt einer hierarchischen und entsolidarisierten Gesellschaft innerhalb und außerhalb der Parlamente weiter voran. Indem sie den Mittelschichtspießer zur Essenz von Volk und Nation verklären und gleichzeitig den Untergang des Abendlandes an die Wand malen, bringen sie sich erfolgreich als aggressive Verteidiger der europäischen Mehrheitsgesellschaft in Stellung. Überall machen sie Feinde der abendländischen Lebensweise aus, von der Emanze bis zum Islam, und erblicken in den abgehalfterten Regimen von einst politische Gestaltungsvorschläge für das 21. Jahrhundert. Deswegen zerschlagen die Korpsstudenten sich untereinander die Gesichter. Härte, Ehre und Stehvermögen ist ihnen alles, das gemeinsame gute Leben jedoch nichts. Und weil die christlichen Werte, die sie im Munde führen, spätestens vor der Haustüre enden, sind sie letztlich Heuchelei. Die mächtigen Eliten spielen sich gerne als Opfer einer von links beherrschten Öffentlichkeit auf, um den Volksgenossen als aufrechte Rebellen gegen Denk- und Sprechverbote zu imponieren. Doch wer sich jeden Tag aufs Neue für die Inhumanität entscheidet, ist kein Opfer. Im Gegenteil, sie sind die erbarmungslosen Kolleginnen und vorgesetzten Schweine, die knallharten Rationalisierer. Der Gestus der verfolgten Unschuld verdeckt nur schlecht, dass diejenigen, die sich beim Frühshoppen abfeiern, keinerlei Probleme damit haben, dass das Leben im Kapitalismus für die allermeisten die Hölle auf Erden ist. Aber selbst wer sich vor allem als Herrenmensch sieht, hat die vermeintlich schwachen Bedürfnisse eines jeden Menschen. Dazu halten sich die Eliten reichlich einfallslos ans Bewährte, die bürgerliche Kernfamilie. Liebe, Tränen und was da noch so an Rührseligkeiten ist, kann so im abgeschotteten Kreis der Liebsten verbleiben. Erfolgreich eingebunkert in die gesellschaftsabgewandte Gemeinschaftlichkeit der romantischen Zweierbeziehung wissen sie, wo sie Erholung finden vom Rattenrennen. Hier wird der durch strenge Zucht, zum Beispiel die Biermensur, erzeugte, im täglichen Kampf leidlich ledierte Körperpanzer wiederhergestellt und auf Hochglanz poliert, indem dann ganz Business as usual umso härter zugelangt werden darf. Die Aufteilung in männlich und weiblich, die doch Natur zu sein beansprucht, wird so, ironisch genug, selbst zum politischen Projekt, für das zum Beispiel die Alternative für Deutschland oft den Schulterschluss mit den Bildungsplangegnern sucht. Dass weder das Abfeiern von traditionellen Geschlechterrollen noch die Hetze gegen alles, was anders erscheint, exklusiv männlichen Charakters ist, illustrieren Damenverbindungen wie die Tübingen Olympia zur Genüge. Auf Mensur wird verzichtet, um die hübschen Gesichter zu schonen. Hinter der unversehrten Fassade herrscht die gleiche trübe Grausamkeit. Die unheimliche Rückkehr des kleinen Glücks. Die so einfallslos wie leidenschaftlich betriebene Einrichtung des eigenen Lebens in der angestaubten Fassung der Kleinfamilie ist kein Privileg einer obskuren und rückwärtsgewandten Minderheit, die zu tolerieren einer modernen Gesellschaft gut zu Gesicht stünde. An die Stelle sozialliberaler Autonomievorstellungen und neoliberaler Selbstverwirklichungsfantasien tritt, kaum sind deren materiellen Grundlagen bedroht, der geschützte familiäre Innenraum, der von außen allerdings mehr an einen Panic Room erinnert. In ihm bietet sich bärtigen Hipstermännern in Holzfällerhemden ein fröhliches Bild aus Mutter und Kind dar, das sie mit ihrer Arbeit zu ermöglichen meinen. Aus der häufig genannten Krise der Männlichkeit scheint der weiße Mann, von Männerrechtlern auf der einen und dem neuen Mann auf der anderen Seite flankiert, jedenfalls ziemlich unbeschadet herausgekommen zu sein. Erwerbsarbeit von Frauen weitet sich in der Krise massiv aus. Diese führt jedoch keinesfalls zu ökonomischer Gleichheit und sozialer Anerkennung. Während die unmittelbaren staatlichen Krisenbewältigungsmaßnahmen von der Bankenentschuldung bis zur Abwrackprämie vor allem gewinnbringende, männlich dominierte Sektoren subventionieren und so Regelarbeitsplätze sichern, ist Vollbeschäftigung von Frauen rückläufig. Weibliche Lohnarbeit findet vor allem in dem zuvor deregulierten Niedriglohnsektor unter prekären Beschäftigungsverhältnissen statt. Die gleichzeitige Privatisierung des Pflegebereichs verschärft die doppelte Ausbeutung der Frau durch gering bezahlte Lohn- und unbezahlte Reproduktionsarbeit. Den krisengeschüttelten Staaten und Kapitalen ist's recht. Bei der Aufrechterhaltung der Geschlechterordnung um jeden Preis geht es auch immer um die Sicherung von verschränkten Geschlechts- und Klassenprivilegien. Die Mutter und Ehefrau als erfolgreiche Familienmanagerin muss man sich erst einmal leisten können. Anstelle einer Umverteilung der Reproduktionsarbeit zwischen den Geschlechtern erlaubt die Arbeitsmigration von Frauen aus Osteuropa und Asien ein bürgerliches Familienmodell auch dann, wenn beide Partner dafür Lohnarbeiten müssen. Was dann in den Familien der angestellten Frauen letztlich wieder in eine Situation der unbezahlten Fürsorgearbeit führt. Das Bekenntnis zur Bürgerlichkeit ist also vor allem Besitzstandswahrung und Vererbung, dessen wahrnehmbarster Ausdruck der Hype um die Ganztagsbetreuung ist. In ihrem Dienst findet eine totale Mobilmachung familiärer Ressourcen statt. Verwunderlich ist diese Tendenz in Krisenzeiten vor dem Hintergrund der anhaltenden und in allen Schichten herrschenden Ungleichheit zwischen Männern und Frauen nicht. Auffallend ist aber die breite und selbstverständliche Akzeptanz ihrer ideologischen Rechtfertigung. Denn bis auf die wenigen Ausnahmen ziehen Frauen dabei weiterhin den Kürzeren. Auch verwandelt sich die Hetero-Idylle mitunter schnell in einen patriarchalen Albtraum, schlagen latente Abhängigkeiten in handfeste Gewalt um. Der allgegenwärtigen Sehnsucht nach Privatheit und Familienwerten, die von der Rechten bis zu den liberalen BürgerInnen alle eint, kann das nichts anhaben. Begleitet von den Kulturindustrien wird das Leitbild der klassischen Familie erfolgreich in Lebenswelt und Alltagsverständnis verankert. Es kittet die Brüche und Widersprüche der realen Existenzbedingungen. Mit der Entpolitisierung des Sozialen korrespondiert die Entpolitisierung der Politik, was sich an der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigt. Als durchaus wohlwollend Mutti Merkel titulierte Volksmanagerin kümmert sie sich scheinbar nur da, wo es der oder die Einzelne nicht kann und wird zum Modell für konservative Politik in der ganzen Welt. Jeder und jede Einzelne kann zugleich autonomes Individuum spielen, in einem mächtigen Nationalkollektiv aufgehen, als bedrohte Spezies besondere Beachtung einfordern und seine politische wie soziale Verantwortung ruhigen Gewissens an die konservativen Eliten delegieren. Nichts Reaktionäres fällt, wenn es nicht gestoßen wird. Heute am 18. Mai feiern sich in aller Öffentlichkeit die Tübinger Männerbünde, denen allein ihr Stammtischrassismus die Selbstüberhöhung erlaubt. Ehrverletzungen tragen sie untereinander immer noch gern mit der Waffe aus und sehen gern die ganze Gesellschaft unter ihrer Herrenmenschenknute. Wie schon der größte Deutschösterreicher aller Zeiten verwechseln sie Geschichte mit Natur, Zufall mit Bestimmung und Politik mit Schicksal. Wenn es ihnen nicht gerade darum geht, sich zusammen mit anderen Männern wahlweise gegen den Islam oder den Feminismus zu verteidigen, gehören ihnen Frauen vor allem ins Ballkleid, um sie zu Manneszierde beim Wiener Walzer durch den Festsaal zu schieben. Der perfekte Anlass, reaktionären Krisenlösungen ein Beinchen zu stellen und den Fashion-Burschis, alten Herren und Damen, die Feier gehörig zu versauen. Wir sagen, den Frühschoppen umkippen. Lasst uns gemeinsam den rechten Ideologien eine klare Absage erteilen. Der Bürgerfrühschoppen in Tübingen ist nicht einfach nur Ausdruck einer unappetitlichen Gesinnung und Kultur. Das Gerede der rechten Halbstarken und ihrer SympathisantInnen von Alternativlosigkeit bis unumstößlicher Tradition verdeckt, dass es bessere Formen des gesellschaftlichen Lebens gibt, und zwar nicht zu knapp. Um die lohnt es sich, in der derzeitigen Krise zu kämpfen. Gewinnen und verteidigen kann man sie allerdings nur gegen Staat, Nation und Kapital. Der Kampf gegen die Reaktion ist daher immer auch der Kampf um das gute Leben für alle. der solidarischen und freien Organisation unseres Zusammenlebens, jenseits von Ausgrenzung durch Klassengrenzen und Rassismus, jenseits von Zurichtung und Disziplinierung durch Geschlechterordnung und Sozialchauvinismus, jenseits der Zumutungen und Verwertungszwängen des Kapitalismus. Gegen Leistungszwang, Abendland, Nation, Volk oder sonst irgendeinem Unsinn. Spuckt den neuen und alten Rechten heute und hier in ihr Bierglas oder klatscht es gleich an die Wand. Die letzte und beste Party feiern wir. Die einzige Krisenlösung heißt Kommunismus.